Vieles von dem, was die Wissenden im Jahre 1897 in Basel heimlich berieten, ist seitdem in Erfüllung gegangen. Die Ermordung der Kaiserin Elisabeth durch den Anarchisten Luceni 1898, die Ermordung des Thronfolgers Franz Ferdinand durch serbische Freimaurer 1914, der Weltkrieg selbst und sein Abschluss, die ruhmvolle Revolution vom 9. November 1918, darauf folgten wiederholte, ausgesprochen jüdische Putschversuche, um das Chaos, den Zustand der vollkommenen Rechtlosigkeit zu schaffen und im geeigneten Zeitpunkt die jüdische Weltherrschaft auszurichten. Ein lehrreiches Beispiel hierfür bietet Bayern. Eines Tages erwachte man unter der Herrschaft eines Freimaurers, den gewisse Kreise als Bruder Ismonow ansprachen und als Großmeister einer jüdisch-polnischen Großloge in Warschau verehrten. Andere Kreise kannten denselben Herrn als Bruder van Israelowitz, der an der Spitze einer jüdischen Geheimloge in München arbeitete. Wieder anderen kannten ihn von Jugend an als Salomon Kosmanowski, während er sich in Bayern unter dem deutsch klingenden Namen Kurt Eisner der staunenden Mitwelt vorstellte. 11 Männlein waren es, welche die Revolution gemacht haben, gestand Kurt Eisner im ersten Siegestaumel seinen Kollegen, dem Minister Auer. Es erscheint zweckmäßig, diese Namen zum bleibenden Gedächtnis hier zu verewigen. Es sind die Juden Max Löwenberg, Dr. Kurt Rosenfeld, Cäsar Wollheim, Max Rothschild, Karl Arnold, Kranold Rosenheck, Birnbaum, Reis und Kaiser. Diese 10 bildeten mit Herrn Eisner, van Israelowitz an der Spitze das sogenannte Revolutionstribunal für Deutschland. 8 von ihnen sind Großkaufleute, alle 11 aber sind Freimaurer und gehören der Geheimloge Nummer 11 an, deren Sitz sich in München, Brienner Straße Nummer 51 befand. Das Haus selbst gehört einem Grafen Almeida, der mit der ganzen Angelegenheit anscheinend nichts zu tun hat. Dass alle genannten Herren in München wohnhaft sind oder waren, soll damit nicht gesagt sein. Einer anderen, gleichfalls streng jüdischen Geheimloge Nummer 7 gehörte eine Reihe führender Persönlichkeiten an, die ebenfalls eingeladen werden, aus dem dreifachen Nebel, der sie umgibt, ins volle Tageslicht herauszutreten. Es sind dies Otto Herzfeld, Dr. Weil, H. Hoch und Immanuel Wurm. Die beiden Erstgenannten gehörten dem früheren Deutschen Reichstag an, die anderen zwei waren Mitglieder der Deutschen Nationalversammlung. Weiters die Großkaufleute Bernhard Schwabach, Otto Schiffer, dann der sehr bekannte Vorsitzende der Deutschen Volkspartei, Professor Jakob Rieser, der Banker Karl Freiherr von Hermann, der preußische Minister des Innern Karl Aaron Hirsch, der von unbekannten Mächten gehobene und geschobene Maltechniker Max Liebermann und endlich der berühmte Unterhändler mit Russland, Bruder Oskar Kohn. Es ist keine Loge so klein, ein Kohn muss allemal drinnen sein. Der Zusammenkunftsort dieser Geheimloge, die dem UOBB angehört, war das Haus Schwanthaler Straße Nummer 60 in München. Es gehört eigentlich der Freimaurerloge zur Kette, die jedoch ihr Heim den berühmten orientalischen Gästen gerne zur Verfügung gestellt hat. Beachtenswert ist insbesondere auch das Wappen dieser Geheimloge. Es besteht aus einem gleichseitigen Dreieck statt des Winkelmaßes und einem Zirkel, der so weit geöffnet ist, dass bei einer Verbindungslinie der beiden Zirkelspitzen ein zweites gleichseitiges Dreieck und damit der sechseckige Stern Davids zum Vorschein käme. Auf diesen Hintergrund erhebt sich ein aufrecht stehendes, gewaltiges, blutrotes Schwert. Alle diese Mitteilungen stammen von einem verlässlichen reichsdeutschen Gewehrsmann, der dem Verfasser Einblick in gewisse geheime Aktenstücke ermöglichte. Aus der glorreichen Zeit der Räterepublik Bayern seien noch folgende höchst leuchtende Brüder Freimaurer der dankbaren Nachwelt überliefert. Bruder Toller, Jude, ein talentvoller Dichter, für den sich der bekannte Bruder Hermann Bahr warm ins Zeug legte, als er für seine Heldentaten mit dem Tode bestraft werden sollte. Bruder Levin Nissen, Jude. Bruder Levin, Jude und Anstifter des niederträchtigen Geiselmordes. Bruder Tobias Axelroth, Jude und Illuminat. Namentlich diese drei Juden waren es, welche vertierte Menschen zu zahlreichen Meuchelmorden gedungen haben. Ferner Bruder Dr. Wadler, Jude. Sein richtiger Name ist W. Adler. Bruder Dr. Erich Mühsam, Jude, Meister vom Stuhl, Sohn eines Rabbiners. Und endlich Bruder Fechenbach, Jude, Geheimsekretär des Bruders Kurt Eisner. Er gehört der Münchner Loge zum aufgehenden Licht an der Isar an. Hoffentlich ist dieser Loge mittlerweile auch ein Licht aufgegangen. Die Gräfin Henriette Fischler von Treuberg, geborene von Kaufmann Asser, die geistige Beraterin Kurt Eisners, Jüdin, darf bei dieser Aufzählung nicht unerwähnt bleiben. Der ehemalige Präsident des Bayerischen Landtags, Bruder Franz Schmidt, biederer Gastwirt und Parteibeamter, passt zwar schlecht in diese auserwählte Gesellschaft, soll aber Bruder Freimaurer sein und ist daher in diesem Zusammenhang zu nennen. Außer den früher genannten Persönlichkeiten gab es in der schönen Zeit der Räteregierung noch eine ganze Anzahl hochtalentierter Juden, bezüglich deren die Zugehörigkeit zur Freimaurerei vorläufig noch nicht feststeht. Hierher gehört der berühmte Sozialisierungsminister Dr. Neurath aus Wien, dann der vielgenannte Herr Gustav Landauer, ferner Herr Staatskommissär für Südbayern Dr. Ewinger. Ob auch diese und noch etliche andere Freimaurer sind, ist sachlich belanglos. Die früher genannten verbürgten Fälle dürfen für jeden Leser bereits den Beweis erbracht haben, dass die ganze herrliche Räterepublik ein Werk jüdisch-freimaurerischer Schieber des Geistes gewesen ist. Ein Wort noch über die Spartakisten. Sie selbst sagen, dass sie ihren Namen von dem altrömischen Sklavenbefreier Spartacus herleiten. Das ist nur bedingt richtig. Die Führer der Spartakisten gehören nämlich dem Illuminatenorden an, der Ende des 18. Jahrhunderts von Professor Adam Weishaupt gegründet worden war. Dieser Weishaupt führte den Geheimnamen Spartacus. Der Illuminatenorden war ein Geheimbund, der über die Freimaurerei noch hinausreichte. Jeder Illuminat war zwar Freimaurer, aber nicht jeder Freimaurer Illuminat. Der Orden wurde 1785 wegen staatsgefährdender Umtriebe in Bayern verboten, im vorigen Jahrhundert jedoch wieder neu aufgerichtet, mit Sitz in Dresden. Dem neuen Illuminatenorden gehören beispielsweise der Jude Axelroth an, desgleichen Dr. Karl Liebknecht, während die bekannte Rosa Luxemburg viel in Illuminatenkreisen verkehrte.